Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Alle Lateinschüler kennen wohl dieses Seneca-Zitat. Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir also. Nur, wer den guten alten Seneca genauer liest, kann bemerken, es ist alles ganz, ganz anders. Das Jahr 64 nach Christus. Seneca und seine Frau weilen in ihrem Landsitz unweit von Rom. Ein römischer Tribun im Dienste Kaiser Neros hat das Haus umstellen lassen. Der Tribun versicherte, man habe keine Spur von Furcht, keine Niedergeschlagenheit in seinen Worten oder seiner Miene wahrgenommen. Nero, so schildert es der Historiker Tacitus, hat Seneca sein Todesurteil überbringen lassen. Und Seneca? Er umarmt seine Gattin, bittet und beschwört sie, sich in ihrer Trauer zu mäßigen, sich nicht dem endlosen Schmerz hinzugeben, sondern in Betrachtung seines der Tugend geweiht gewesenen Lebens ihre Sehnsucht nach dem Gatten durch edle Trostmittel zu ertragen. Aber seine Frau will mit ihm sterben. Und Seneca? Ich habe dir Wege gezeigt, das Leben erträglicher zu gestalten. Du ziehst es vor, ehrenvoll zu sterben. Ich werde dir keine Steine in den Weg legen. Mögen wir beide die gleiche Festigkeit bei unserem tapferen Sterben zeigen und zeigen, dass dein Ende rühmlicher sei. Beide schneiden sich gleichzeitig die Pulsadern auf. Und Seneca? Weil bei seinem durch das Alter ausgemerkelten Körper das Blut nur langsam floss, öffnete er auch die Adern in den Kniekehlen. Und Seneca, was macht er dann? Da ihn auch im letzten Atemzug seine Beredsamkeit nicht im Stich ließ, diktierte er seinem Schreiber noch längere Ausführungen. Und Seneca? Zu guter Letzt, da er einfach nicht sterben kann, bittet er seinen Arzt um Gift. Dann lässt er sich in sein Dampfbad bringen, wo er erstickt. Ein langes, ein tragisches, ein beinahe romantisches Ende, vor allem aber ein dem Leben eines Stoikers würdiges Ende, das Tacitus uns da überliefert. Oder? Da wird der Selbstmord beschrieben, ne? Und der ist in deutliche Parallele zu dem von Petron gesetzt. Und Petron ist Epikureer und der scheidet als Epikureer aus dem Leben. Der lässt sich obszöne Gedichte vorlesen und der lässt sich die Arme immer wieder zu- und aufbinden und so weiter. Während Seneca spielt Sokrates, ne? Und das ist auch von Tacitus so ein bisschen hingedreht. Ne? Das heißt, ob es jetzt wirklich so gewesen ist oder nicht, das können wir nicht sagen, weil wir nur einen so tendenziellen Autor wie Tacitus haben. Sagt Niklas Holzberg. Er ist emeritierter Professor für Altphilologie. Tacitus schildert Seneca als aufrechten Stoiker. Einer, der seinen Zeitgenossen, wie der Athener Sokrates, ständig den Spiegel ihrer Unvollkommenheit vorhält und der, wie Sokrates, dafür mit dem Leben bezahlen muss. Sokrates wurde Asebi, also Gottlosigkeit, vorgeworfen. Seneca bezichtigte man der Beteiligung an einer Verschwörung gegen den Kaiser Nero. Anders aber als bei Sokrates, der selbst nicht literarisch tätig geworden ist, haben doch erstaunlich viele Werke von Seneca ihren Weg in die Nachwelt gefunden. Da wären mal zunächst die zahlreichen philosophischen Schriften, 12 kleine Dialoge und 2 etwas längere Schriften, dieses De Clementia und dann De Beneficiis über die Wohltaten. Einer der Dialoge heißt De Tranquillitate Animi, über die Ausgeglichenheit der Seele, über die Gemütsruhe. Der Kriegsdienst ist einem verschlossen? Nun, so bewerbe man sich um Ehrenstellen. Man muss als Privatmann leben? Gut, so bewerbe man sich als Redner. Das Reden ist einem verboten. Dann stelle man sich als stummer Anwalt in den Dienst seiner Mitbürger. Seneca geht der Frage nach, wie und wo man seinen Platz in der Gesellschaft findet. Oder besser, finden könnte. Ja, und tatsächlich, er hat halt immer einen guten Rat im Köcher. Ist schon das bloße Betreten des Forums für einen gefährlich? So übernehme er in den Häusern, im Theater, bei Gastmahlen die Rolle des guten Gesellschafters. Ist ihm dieser Kreis der bürgerlichen Tätigkeit verschlossen? Ja, so zeige er sich wirkvoll als Mensch. Erbauliche Worte in einer schwierigen Zeit. Es war die hektische Zeit der julisch-claudischen Dynastie. Ja. Und Seneca? Er war mit seinen Büchern erfolgreich, sehr erfolgreich. Eine Art antiker Bestseller-Autor. Er wurde sehr viel gelesen, ja. Diese Art von Schreibe wirkt, das ist ja klar. Ne? Denn so diese kleinen Dialoge befassen sich mit bestimmten Themen der philosophischen Ethik. Eins heißt zum Beispiel über die Kürze des Lebens und so weiter. Und das liest man, weil man sich damit erbauen will, und das macht man ja heute noch. Ne? Warum nicht? Kurz war Senecas Dasein vielleicht für heutige Maßstäbe. Er wurde um die 65 Jahre alt. Aber immerhin, er führte wohl ein aufregendes und vor allem ein sehr wohlhabendes Leben. Wie bei seinen Todesumständen wissen wir freilich von seiner Vita im Großen und Ganzen nur das, was Tacitus in seinen Annalen überliefert hat. Seneca selbst hielt sich sehr bedeckt, was seine Biografie angeht. Zwar macht er in seinen Schriften immer wieder Andeutungen, aber... Die klassische Altertumswissenschaft neigte immer sehr dazu, diese Texte sehr biografisch zu lesen. Ja? Also zwischen dem realen Autor und seinem Ich in seinen Schriften überhaupt nicht zu trennen. Deswegen auch Seneca dauernd vor die Nase zu halten. Ja, du warst ja reich und du warst ja mächtig, du bist doch gar kein Stoiker. Da muss man sehr vorsichtig sein. Was hat es denn auf sich mit dem, was man Beschimpfung nennt? Man hat sich lustig gemacht über meine Kahlköpfigkeit, über mein Augenleiden, über meine dünnen Beine und über meine Figur. Ist es denn ein Schimpf zu hören, was jedermann sieht? So jedenfalls beschreibt Seneca, oder besser gesagt, sein literarisches Ich, sich selbst. Ob er wirklich so aussah? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht einmal, wann er genau geboren ist. Vielleicht um das Jahr 1 nach Christus. Meine Jugendzeit fiel in die ersten Jahre der Regierung Tiberius. In der römischen Provinz Hispania, in Corduba, soll er geboren sein. Das zumindest scheint dann doch einigermaßen gewiss. Heute heißt die Stadt Córdoba und liegt in Spanien. Und seinen vollständigen Namen kennen wir auch. Lucius Annaeus Seneca heißt er also. Und wenn man ihm oder seinem literarischen Ich glauben darf, war er in seiner Jugend mal Vegetarier. Ich fing an, mich der tierischen Nahrung zu enthalten. Und nach Ablauf eines Jahres war mir diese Gewohnheit nicht nur leicht geworden, sondern auch angenehm. Es kam mir vor, als erhielte mein Geist einen größeren Schwung. Auf Drängen seines Vaters habe er wieder begonnen, Fleisch zu essen. Und sein Vater spielt noch eine ungewollt wichtige Rolle, denn lange Zeit, bis ins späte Mittelalter, unterschied man nicht zwischen dem Vater und dem Sohn. Der Vater hieß nun mal auch Seneca, und der hat ebenso Schriften hinterlassen. Die gehören aber eher in das Gebiet der Juristerei. Seneca Juniors Mutter kennen wir auch. Ihr Sohn hat ihr eine Trostschrift gewidmet, die Ad Helviam Matrem de Consolatione. Schon oft, liebste Mutter, nahm ich den Anlauf, dir Trost zuzusprechen. Immer wieder aber hielt ich damit zurück. Seneca sitzt auf Korsika, mittlerweile um die 40 Jahre alt, und er spendet der Mutter Trost. Er gibt Ratschläge, wie man mit stoischer Gelassenheit sein Schicksal tugendhaft ertragen kann. Vorgeblich will er die Mutter moralisch aufrichten, weil der Vater schon vor längerem gestorben ist. Hauptsächlich geht es ihm aber um sich selbst, um sein Exil. Er war nach Korsika verbannt worden. Und das muss er nun mit der ihm gegebenen Gelassenheit aufarbeiten. Du wirst keinen Verbannungsort finden, wo nicht irgendjemand sich zu seinem Vergnügen aufhielte. Wo kann man sonst ein Gelände finden, so nackt, ringsum so steil ansteigend wie diese Felsengebilde? Also gibt es doch ein paar genauere biografische Angaben von Seneca selbst, wie hier etwa in der Trostschrift an die Mutter, über sein schwer zu ertragendes Exil auf Korsika? Niklas Holzberg? Aber auch da erfahren wir erstaunlicherweise relativ wenig über das Exil. Es ist ganz bezeichnend, dass unter Senecas Namen aus der Spätantike Epigramme, Gedichte überliefert sind, in denen er über seine Verbannung berichtet. Ja, ja, aber die sind mit Sicherheit nicht echt. Das heißt, man hat hier auch wieder eine Leerstelle gesehen und hat versucht, das auszufüllen, ne? Weil man von ihm selber relativ wenig erfährt. Was er so über Korsika sagt, sind so die üblichen Verbannungsklischees, dass man da eben von aller Zivilisation weg ist und dass es traurig ist und so weiter. Aber das ist relativ wenig. Ne? Was gäbe es Armseligeres in Bezug auf Lebensmittel? Was Unwirtlicheres für Menschen? Was Unerfreulicheres in Bezug auf das Landschaftsbild? Was Unregelmäßigeres in Bezug auf das Klima? Gleichwohl finden sich hier mehr Fremde als Einheimische. Mit der Ortsveränderung hat es also so wenig auf sich, da selbst dieser Ort manch einen seiner Heimat abtrünnig macht. 8 Jahre muss er in der Verbannung ausharren. Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen? Nun, schon in jungen Jahren war Seneca nach Rom übersiedelt und hatte dort eine rasante Karriere gemacht. Anwalt, Senatsmitglied. Doch Rom war in den Irrungen und Wirrungen der Kaiserzeit ein gefährliches Pflaster. Schnell konnte man in das Spiel von Intriganten geraten oder bei Seneca in das Spiel einer Intrigantin. Das war also wieder mal Hausmachtspolitik. Die Gattin des Claudius, die mochte ihn nicht, Messalina. Und die hat ihm ein Verhältnis mit einer Angehörigen des Kaiserhauses namens Julia Livilla angehängt. Und sowas konnte man leicht machen. Und daraufhin, er wäre beinahe hingerichtet worden, aber man hat das dann abgemildert zur Verbannung. Messalina, die femme fatale des alten Roms, wurde letztlich selbst Opfer ihrer Intrigen. Sie wurde, wie im alten Rom üblich, erdolcht. Kaiser Claudius heiratete erneut, die Kölnerin Agrippina. Und die brachte bereits einen Sohn mit in die Ehe, Nero. Den wollte sie unbedingt zum Nachfolger des Claudius aufbauen. Dazu brauchte der Sprössling freilich erstmal eine anständige Ausbildung. Also holte Agrippina Seneca zurück aus der Verbannung. Weil sie das Gefühl hatte, sie kann dann ihrem Früchtchen Nero dadurch helfen. Und dessen Erzieher wurde er dann ja. Ne? Wie Neros Unterrichtslektionen ausgesehen haben, wissen wir nicht. Seneca schweigt sich darüber aus. Doch dürfte er ihm die stoische Philosophie und die Dichtkunst näher gebracht haben. Und in der zeigt sich der junge Nero sehr ambitioniert. Colla cyteriacae splendent agitata columbae. Ein Jugendvers seines Zöglings, den Seneca der Nachwelt erhalten hat. Übersetzt heißt das in etwa: Der Hals der Venus schillert bei jeder Bewegung. Oder salopp gesagt, ein hübscher Rücken kann auch entzücken. Nun gut, als Kaiser Claudius, wohl nicht ganz freiwillig, aus dem Leben scheidet, wird Nero tatsächlich sein Nachfolger. Aus dieser Zeit stammt einer der lustigsten Texte Senecas. Seltsam, bei einem ansonsten doch eher ernsthafteren Dichter. Die Apokolokyntosis, die Verkürbissung. Eine sogenannte menippische Satire über den Tod und die Himmelfahrt des Kaisers Claudius. Und die lässt Claudius in keinem guten Licht erscheinen. Er segnet das Zeitliche mit den Worten »Vae me, puto concacavi me«, für Nicht-Lateiner »O weh, ich glaube, ich habe mich beschissen«. Niklas Holzberg? Diese Schrift ist nicht unter seinen Werken überliefert, das ist schon mal auffällig. Und zweitens, zwar schmäht er den gerade Verstorbenen und ja ganz offensichtlich von Neros Mutter Vergifteten, ne? Aber es kann nicht im Interesse des neuen Herrschers liegen, dass sein Vorgänger so schlecht gemacht wird, denn das System ändert sich ja nicht, ne? Es ist ja immer noch anstelle der alten Republik das Kaisertum, ja? Und von daher ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass eine solch üble Schmähschrift gleich da in dem Jahr erscheint, in dem Nero an die Macht tritt. Ob Seneca der Autor der Apokolokyntosis ist, für den er lange Zeit gehalten wurde, wissen wir nicht. Und trotzdem. Es gehört zu den bedeutendsten satirischen Schriften aus der Antike, das muss man unbedingt sagen. Es ist, wie gesagt, ausgesprochen witzig geschrieben und von daher würde man es ihm gerne gönnen, aber ob er es jetzt geschrieben hat oder nicht, lesen kann man es trotzdem mit Begeisterung. Seneca steigt unter Neros Regierung vom Erzieher zu einem der wichtigsten Männer des Reiches auf. Er wird der Einflüsterer des neuen Kaisers. Aber, wie es scheint, übt er seinen Einfluss ganz nach dem stoischen Prinzip »Lebe im Verborgenen« sehr öffentlichkeitsscheu aus. »Du fragst, was du besonders zu meiden habest?« Das Menschengedränge. Noch darfst du dir die volle Kraft dafür nicht zutrauen. Ich wenigstens will dir meine Schwäche gestehen. Niemals kehre ich ohne eine gewisse sittliche Beeinträchtigung von solchen Ausgängen zurück. Durch seine selbst auferlegte Zurückgezogenheit scheint Seneca viel Zeit zum Schreiben gehabt zu haben. Denn unter anderem sind 8 Tragödien von ihm überliefert. Wobei seltsamerweise überhaupt nicht klar ist, wann der die verfasst hat. Da gibt es keine Datierung und gar nichts. Sie stimmen aber so in der Botschaft, die sie von der Bühne ins Publikum richten, durchaus mit stoischen Prinzipien überein. Die Protagonisten in den Tragödien sind Gegenbilder zum idealen stoischen Weisen. Sie geben sich ihren Leidenschaften, ihren Affekten hin und sie scheitern. Neben den Tragödien entsteht noch ein sehr umfangreicher Briefwechsel. Wobei, es ist kein richtiger Briefwechsel. Eigentlich spricht nur Seneca. Die besonders berühmt gewordenen Epistulae Moralis, die moralischen Briefe, wenn man es wörtlich übersetzt, in denen er in so einer Art brieflichem Lehrgang einen Freund namens Lucilius, über den wir an sich nichts wissen, aber den es wohl gegeben hat, in die Stoa einführt. Deiner Weisung nach sagst du, ich soll das Menschengetümmel meiden, mich von der Welt zurückziehen und mir an meinem guten Gewissen genügen lassen. Wo bleiben da eure guten Lehren, denen zufolge wir tätig sein sollen bis zum letzten Augenblick? Lucilius stellt Seneca eine Frage. Und Seneca antwortet ellenlang. Nein, so ist das mit dem Menschengetümmel nicht gemeint. Habe ich mich doch selbst in die Verborgenheit zurückgezogen. Wobei er das sehr systematisch didaktisch macht, indem er in den frühen Briefen erst so ein wenig einführt. Ja? Und so die Grundlagen der stoischen Ethik mehr so an Fallbeispielen demonstriert, indem er von einer bestimmten Situation ausgeht, in der man sich befinden kann, so ähnlich wie das Wort zum Sonntag, ne? Wo der Pfarrer sagt, neulich habe ich gesehen und so, und dann entwickelt er daraus seine Lehre. Und so ist es teilweise auch bei Seneca. Über eine Nächte verwehrte ich für meine Studien. Dem Schlaf räume ich freiwillig keine Zeit ein. Ich weiche vielmehr nur seiner überwältigenden Macht und halte meine... Warum Seneca bei Nero in Ungnade gefallen ist, wissen wir nicht. Ob Nero sich tatsächlich in den irren Kaiser verwandelt hat, der mit einer Lyra bewaffnet den Untergang Roms besingt, auch das wird heute in Frage gestellt. Jedenfalls hat Seneca dieses Mal nicht überlebt. Und wahrscheinlich hat er, wie er es immer tat, auch am Abend vor seinem Tod reflektiert. Er hat nachgedacht über sich. Ich mache von dieser Fähigkeit Gebrauch und verantworte mich täglich vor mir selbst. Wenn das Licht aus ist und meine Gattin, bekannt mit meiner Gewohnheit, verstummt ist, überschaue ich meinen ganzen Tag und wäge meine Handlungen und Äußerungen ab. Nichts bleibt mir verborgen, nichts übergehe ich. Obwohl Seneca seine Vorgänger in der Stoa oft zitiert hat, gerät er mit seiner eigenen Philosophie in Vergessenheit. Seine Nachfolger in der stoischen Weltanschauung erwähnen ihn nicht. Vielleicht auch, weil er immer nach dem Verbindenden von Stoa und Epikureern suchte? Denn einen großen Unterschied gibt es zwischen den beiden Philosophieströmungen nicht. Denn beide lehren ja, dass man auf das Unverfügbare verzichten soll. Das ist eine Grundlage, die sie beide haben. Es ist mehr das Weltbild. Die Stoa hat zwar in dem Sinne keine Götterlehre, die der Antike sonst entspricht, aber sie hat wenigstens einen Weltgeist, ne, der also über allem waltet, während die Epikureer ja vor allen Dingen auf diese Atomlehre aufbauen, die jegliches göttliches Einwirken auf den Menschen ablehnt und sagt, dass wir eben zusammengesetzt sind aus Atomen und wenn wir sterben, dann eben uns eben in diese Atome wieder auflösen. Es ist also mehr so der naturwissenschaftliche Überbau, wenn man so will, der beide unterscheidet. Aber was die ethischen Ziele betrifft, sind sie sich sehr ähnlich. Nach Rom widerfährt Seneca als Stilist. Er hat ja auch ein gewaltiges Werk hinterlassen. Trostschriften, die Tragödien, die Dialoge, naturwissenschaftliche Werke, einen Stoa-Lehrgang. Kein Wunder, dass er viele Epigonen gefunden hat, die in seinem Stil und oft auch unter seinem Namen weitergedichtet haben. Sein Latein war halt irgendwie anders. Schreibt er ein gut lesbares, eben gerade nicht auf die großen Perioden setzen des Latein. Also er ist deswegen auch für Schüler im Gymnasium relativ leicht übersetzbar. Schwierig sind mehr die Begriffe, die er verwendet, dass man diese philosophischen Aussagen adäquat im Deutschen wiedergibt. Wäre er nicht so verliebt gewesen in alle seine Einfälle, hätte er seine gewichtigen Gedanken nicht in möglichst kurze Sätze zerstückelt, dann würde er mehr die Anerkennung gebildeter Männer finden als die Schwärmerei von Knaben, schreibt der römische Rhetoriklehrer Quintilian. Nun, heute liest man Senecas aufrichtende Schriften wohl eher nicht mehr. Den Platz haben andere Autoren eingenommen, die Ratschläge für eine gute Lebensführung erteilen. Seneca beschäftigt heute wohl eher die Altphilologen an den Universitäten und vor allem die Lateinschüler an den Gymnasien. Denn die bekommen ja ständig zu hören, non scholae, sed vitae discimus. Also nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. Nachgefragt bei Seneca? Wir spielen mit Steinchen. Es sind durchaus entbehrliche Dinge, an die unser Scharfsinn verschwendet wird. All das macht uns nicht zu Tugendhelden, sondern zu Gelehrten. Klarer steht es um die Weisheit. Eines geringen Maßes von Wissenschaft bedarf es zur Erlangung einer guten Gesinnung. Wir aber lassen die Philosophie selbst sich, wie alles Übrige, bis ins Überflüssige hinein ausbreiten. Wie in allem, so leiden wir auch in den Wissenschaften. Non vitae, sed scholae discimus. Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir. Wie bitte? Heißt das nicht umgedreht? Wir lernen doch fürs Leben und nicht für die... Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir. Natürlich wollte Seneca mit diesem Zitat seinen Schüler Lucilius provozieren. Aber irgendwie beruhigt es doch, dass Seneca es andersrum gesagt hat. Martin Trauner über Seneca, den stilbildenden Stoiker. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast aus der Literatur. Regie führte der Autor. In der Technik war Ruth-Maria Ostermann. Es sprachen Irina Wanker, Stefan Hundstein und Carsten Fabian. Redaktion hatte Petra Herrmann.